Es war an einem jener Tage, an denen der kleine Kobold Pumuckl besonders friedfertig war, was nicht allzu oft vorkommt, der Meister Eder aber mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden war und eine Menge Grund zum Nörgeln fand. Vor allen Dingen, weil ihn Kunden immer wieder überflüssigerweise drängeln. Der Pumuckl schaukelte also vor sich hin singend in seiner Schiffschaukel und der Meister Eder schimpfte vor sich hin. Das ist zum Aus der Haut fahren. Am liebsten möchten die Leute, dass man die Aufträge schon fertig hat, bevor sie überhaupt was bestellt haben. Bin doch kein Roboter, oder? Nein, nein, nein, ganz bestimmt bist du kein Roboter. Ich weiß zwar nicht, was das ist, ein Roboter, aber auch wenn ich's wüsste, wüsste ich, dass du keiner bist. Wenn sie wenigstens wüssten, was sie wollen. Wer? Naja, die Kunden. Die Kunden. Aber heute sagen sie das und morgen das und wie man es auch macht. Es ist ihnen nie recht. Ja, aber ich mach alles recht, nicht wahr? Ja, solange du nichts anstellst, schon. Aber da ist man keinen Augenblick sicher. Also so viele sichere Augenblicke wie eben jetzt warst du noch nie sicher. Ich bin ein so braver, ja, ich bin ein so pumuckelbraver Kobold, dass ich schon bald gar kein Kobold mehr bin. Ich bin ja schon ein Kohold. Ja, jawohl, ein Kohold. Holt und nicht Bold. Ja, dann bleib nur weiter recht, Holt. Wenn man halt schon recht. Soll ich dir ein holdes Gedicht machen? Ja, schon, aber ich muss jetzt die Maschine einschalten. Merkst du dein Gedicht halt für später? Nein, nein, nein, meine Gedichte merke ich mir nie. Wo käme ich denn dahin bei diesen vielen Gedichten, die ich immer dichte? Da müsste ich ja einen Kopf haben, so groß wie ein Lastwagen. Oh, der ist aber ungemütlich heute. Das besteht gar keinen Spaß. Ich glaube, ich gehe lieber spazieren. Spazieren gehen ist gesund und bunt, Schlund, Grund, Hund. Was Mann. Sagst du? Glücklich, ich gehe spazieren. Wieder schauen. Und schon war der kleine Kerl draußen. Sein Spaziergang hörte allerdings schon im Hof auf. Denn da standen drei Buben. Der Fritz, der im Vorderhaus wohnt, der Heine von nebenan und der Hubert von über der Straße. Und die berieten sich gerade. Jetzt seid doch nicht so langweilig. Spielen wir was. Was denn? Blöd, dass der Karli nicht da ist. Der hat einen Fußball. Ach, das ewige Fußballspiel. Dann schlag halt was anderes vor. Ich weiß ja auch nichts. Aber ich weiß was. Hey, was denn? Gehen wir darüber, da wo die Behelfsbauten abgerissen wurden. Das ist doch kein Spiel. Aber da können wir was spielen. Und zwar etwas, das einen Sinn hat. Da bin ich aber neugierig. In den Behelfsbauten waren doch früher Läden. Und in dem einen Laden war doch ein Chinese, der war doch so komisch. Vielleicht hat der was vergraben unter seinem Laden. Der wird was vergraben haben. Und wenn, dann hat er es mitgenommen, als er ausgezogen ist. Er könnte aber was vergessen haben. Und wenn nicht, dann vielleicht einer aus den anderen Läden. Oder er hat was weggeschmissen, was wir noch brauchen können. Wir können ja hingehen. Wisst ihr was? Wir spielen Schatzgräber. Oh ja, wir sind Schatzgräber. Jawohl, wir sind Schatzgräber. Die abgerissenen Läden sind die Burgruinen. Vielleicht finden wir wirklich was. Also los, gehen wir. Die Buben machten sich also auf, um Schatzgräber zu spielen. Auf dem Weg zu den abgerissenen Behelfsbauten redeten sie so viel von Schätzen, dass sie anfingen, wirklich daran zu glauben. Sie fänden ungewöhnliche, wertvolle Dinge. Der Pumuckl lief mit gespitzten Ohren nebenher. Wenn er sichtbar gewesen wäre, hätte man seine vor Eifer roten Backen sehen können. Zunächst fanden die Buben auf einem Abfallhaufen alte Konservenbüchsen, die sie zum Graben verwenden konnten. Halt, bevor wir anfangen! Was ist los, Fritz? Wir müssen erst einen Schatzgräbereid schwören, dass wir redlich alles teilen, was wir finden. Und wenn's was ist, was man nicht teilen kann? Dann wird's aufgehoben und gehört uns gemeinsam. Gut, abgemacht. Hand drauf! Hand drauf! Und es wird nicht gestritten. Ist doch klar, Fritz. Du sagst da so leicht klar. Viele Schatzgräber haben sich sogar gegenseitig umgebracht. So gestritten haben sie sich. Weil immer einer dabei ist, der nicht genug kriegt. So jemand würde ich gar nicht mitnehmen. Man weiß doch vorher nicht, wie jemand wird, wenn er was findet. Ach, hör auf, Hubert. Würdest du mich wegen einem Haufen Geld umbringen? Blödsinn. Na also, und ich dich auch nicht. Wo fangen wir denn zu graben an? Wir werfen ein Geldstück in die Luft und wo es dann hinfällt, fangen wir an. Au ja, das machen wir. Die Buben haben natürlich außer ein paar Nägeln nichts gefunden. Aber Spiel ist Spiel, und so warfen sie eifrig nochmal und nochmal ihr Geldstück, um immer wieder woanders graben zu können. Es wäre alles geradezu wunderschön gewesen, wenn nicht plötzlich der Pumuckl eine echte Koboldsidee gehabt hätte. Er fand nämlich, dass es an der Zeit wäre, die Buben auch wirklich einen Schatz finden zu lassen. hat der Pumuckl doch schon so viele Sachen versteckt, warum sollte er nicht mal einen Schatz verstecken? Die Schwierigkeit war nur, dass der Pumuckl keine genaue Vorstellung hatte, woraus ein Schatz bestehen musste. Und da der Meister Eder der einzige Mensch ist, den er fragen kann, ist er ganz schnell heimgesaust. Du stell doch mal die Säge ab! Nein, ich muss fertig werden. Aber ich muss dich was fragen. Dann frag halt! Kann ich doch nicht bei dem Lärm. Ist doch eine Sache voller Geheimnis. Also, was ist? Also, was ist ein Schatz? Ein Schatz? In welchem Zusammenhang? Ohne Zusammenhang. Eben nur ein Schatz. Ja, ein Schatz, das ist etwas Wertvolles. Man kann auch zu einem Menschen Schatz sagen. Nein, kein Mensch. Einen Menschen kann man doch nicht finden, wenn man gräbt. Ja so, du meinst einen vergrabenen Schatz. Ein vergrabener Schatz besteht meistens aus Geld oder Gold oder Silber. Oder es können auch sonst irgendwelche wertvollen Sachen sein. Ja, und was ist wertvoll? Warum willst du das überhaupt wissen? Weil drei Buben Schatzgräber spielen. Ach so. Ja, aber die finden kein bisschen was von einem Schatz. Also, dir kann ich ja sagen, ich habe sogar geholfen beim Graben. Wo denn? Wo die kleinen Häuser abgerissen worden sind. Das glaube ich, dass die da nichts finden. Aber das ist doch auch nichts Unrechtes, was die tun, oder? Ach wo. Und wenn, dann kann es mir wurscht sein. So, hast du jetzt alles gefragt, was du fragen wolltest? Ja, schon. Ja, dann schon. Kann ich ja wieder weiterarbeiten. Nein. Ich will aber, dass Sie was finden. Ich will was vergraben, was Sie finden. Geld, Gold, Silber. Oh, aber hier ist ja nur Holz. Ein Stück Holz ist ja sicher gar kein Schatz. Hier ist was Silbernes. Ein Taschenmesser. Ein feiner Schatz, ein großer, silberner Schatz. Schnell, wenn er wegschaut, dann nehme ich es. Ist ein unschätzbarer, großer, silberner Schatz. Ich gehe wieder spazieren! Ja, geh nur zu. Und schon war der Pumuckl mit dem schönen Taschenmesser von Meister Eder verschwunden und damit zu den Kindern gerannt. Die waren immer noch beim Herumbuddeln. Und da hat der Pumuckl irgendwo, wo der Boden gerade locker war, das Messer unter die Erde geschoben. Wenn die Buben wieder das Geldstück in die Luft werfen würden, dann wollte er es dorthin rollen lassen, wo er das Messer versteckt hatte. Der kleine Kerl hatte Herzklopfen vor Aufregung. Und tatsächlich, die drei warfen nochmals das Geldstück. Das ist aber das letzte Mal, wir finden ja doch nichts. Du bist mir der richtige Schatzgräber, Heini, gleich aufgeben. Das ist oft so in Schatzgräbergeschichten, dass immer dann, wenn sie aufgeben wollen, der große Schatz entdeckt wird. Oder dass alle schon aufgegeben haben und nur der eine, der durchgehalten hat, der hat ihn dann gefunden. Ich sage ja, dass ich nochmal mitmache. Also wirf, Heini. Hoppla, das rollt aber weit weg. So weit rüber wollte ich es gar nicht haben. Umso besser, das ist ein gutes Zeichen. Also los. Da wird gegraben. Da ist was. Schrei doch nicht so, Fritz. Die Leute schauen uns von der Straße her. Ein silbernes Taschenmesser. Mensch, das ist ja toll. Das ist noch ganz neu. Ein Flaschenöffner und ein Bohrer. Und eine Menge Klingen sind dran. Und wem habt ihr es zu verdanken? Meinem Wurf. Aber ich war der Erste, der es gesehen hat. Ich möchte wissen, warum du dich immer so aufspielst. Du brauchst überhaupt nichts sagen. Das Schatzsuchen war nämlich meine Idee. Willst du damit sagen, dass dir jetzt das Messer gehört? Das gehört uns allen. Natürlich gehört es uns allen, aber wir können es doch nicht alle gleichzeitig in der Hosentasche rumtragen. Und du glaubst, dass du derjenige bist? Aber du bist derjenige auch nicht. Außerdem verlierst du immer alles. Ich verliere überhaupt nichts. Gib das Taschenmesser her, ich heb's auf. Fällt mir nicht ein. Ich schmier dir eine, wenn du uns nicht sofort das Messer gibst. Pah, da musst du aber erst noch 5 Zentimeter wachsen. Raus damit. Ich heb's bloß auf. Wir sind 2 gegen dich. Riech mal an meiner Faust. Glaubst du vielleicht, ich hab Angst vor dir? Her mit dem Messer, ich sag's nicht nochmal. Her damit. Hol's doch, wenn du kannst. Hol's doch. Heini, komm, lauf mir ihm nach. Jetzt kannst du was erleben. Ihr Blöden, ihr hättet schneller schauen müssen. Und ich hab gedacht, die freuen sich, wenn sie einen Schatz finden. Der Pumuckl war recht enttäuscht. Zuerst war es eine so schöne, aufregende Sache und ein so schöner Schatz. Und jetzt gab's bloß eine Rauferei. Und Raufereien mag der Pumuckl überhaupt nicht. Und außerdem stimmte da was nicht. Zuerst hatten die Buben gesagt, dass sie sich niemals um einen großen Schatz streiten würden. Und dann genügte schon ein Taschenmesser. Das war wirklich nicht das, was sich der Pumuckl erwartet hatte. Er trottete recht nachdenklich nach Hause. Der Meister Eder hatte gerade eine Verschnaufpause eingeschaltet, als der Pumuckl hereinkam. So, bist wieder da. Haben deine Schatzgräber einen Schatz gefunden? Ja, schon, aber die verprügeln sich jetzt. Ist das nicht dumm? Also ich finde das wirklich sehr dumm. Ja, was haben die denn gefunden? Die haben ein Messer. Ein Messer? Mhm. Das ist wirklich kein Grund zum sich verprügeln. Ist doch wahrscheinlich rostig, wenn es da rumgelegen ist. Rostig? Ja, wahrscheinlich ist es rostig. Na ja, Buben brauchen halt irgendeinen Grund zum Raufen. Übrigens, wo ist denn mein Taschenmesser? Ja, zum Kuckuck, wo ist denn das Messer? Ich weiß genau, dass ich es da hergelegt habe. Pumuckl, hast du das Messer verschleppt? Verschleppt? Ich? Lüg nicht. Ich sehe es deinem Gesicht an, du hast es. Gib sofort das Messer her, auf der Stelle, sonst werde ich ärgerlich. Aber ich hab's doch nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Das heißt, dass ich es überhaupt nicht habe. Bestimmt keine Spur. Das Messer muss da sein. Das kann nicht weit sein. Ja, steht doch nicht rum. Her damit. Das ist ein silbernes, echt silbernes Messer. Damit treibt man keinen Spaß. Ich treib ja gar keinen Spaß. Ich suche hier oben und dann suche ich noch hier unten und hier drüben und hier drunter und das ist einfach nicht da. Du Pumuckl, jetzt hör's mal ganz anders, sag. Ist vielleicht das Messer, das die Buben gefunden haben, mein Messer? Hast du das zum Schatzsuchen geschleppt? Mein lieber Freund, das Messer bringst du mir wieder her, und zwar auf der Stelle. Ja, aber ich kann doch nicht einfach... Du kannst, und zwar sofort. Du nimmst es den Buben weg, so wie du es hingetragen hast, verstanden? Vorher reden wir kein Wort mehr miteinander. Ja, aber ich... Ausgerechnet mein schönes Taschenmesser. Es ist nur gut, dass ich keine Diamanten hab. Die würdest du auch noch hintragen. Also los, das Messer holst du auf der Stelle. Ja, da ist dem Pumuckl gar nichts anderes übrig geblieben, als zu dem Buben zurückzulaufen. Er hat es übrigens nicht ganz ungern getan, weil die Buben sich ja gar nicht gefreut haben. Und da sollte das Messer doch lieber wieder der Meister Eder haben. Die Buben aber hatten inzwischen die Rauferei aufgegeben und sich eine Lösung ausgedacht, wie jeder das Messer besitzen kann. Also abgemacht. Jeder darf das Messer heute eine Stunde lang haben. Und dann wird es an einen neutralen Ort gelegt, wo es über Nacht bleibt. Und dann darf es jeder einen Tag lang der Reihe nach haben. Ja, abgemacht. Und wer das kurze Streichholz zieht, der kriegt das Messer zuerst. Zieht. Der Fritz kriegt's. Also Fritz, zu treuen Händen. Und verlier's nicht. Blödsinn, ich verlier's schon nicht. Und spielen wir jetzt weiter Schatzsuchen? Ja, aber nur, wenn nicht mehr gerauft wird. Abgemacht. Und in einer Stunde kriegt der Nächste das Messer. Also, dann weiter. Kaum hatte aber der Fritz das Messer in die Hosentasche gesteckt, hat's der Pumuckl wieder herausgezogen und wuppdich davongeschleppt. Die Buben waren wieder so eifrig mit Schatzsuchen beschäftigt, dass es keiner gemerkt hat. Der Pumuckl hat das Messer brav bei Meister Eder abgeliefert. Da ist das Messer. Ist es so besser? Na Gott sei Dank, dass ich's wieder hab. Aber du, das nächste Mal fragst du erst, wenn du was aus dem Haus schleppst. Ja, ich hab jetzt Durst und du hast jetzt das Messer. Da könntest du doch jetzt eine Orangenflasche aufmachen, oder nicht? Hab ich Durst. Also gut, nehmen wir einen Versöhnungstrunk. Ein Trunk zur Versöhnung ist eine gute Gewöhnigung. Ach, Pumuckl, es muss sich doch nicht alles reimen. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber jetzt muss ich wieder gehen. Das Messer ist wieder da und ich nehm's auch nicht mehr mit. Schau her, hier, ich nehm nichts nehm ich mehr mit. Wiederschauen! Also, ja, hau ab. Aber bleib nicht zu lang aus. Der Pumuckl ist also wieder losgesaust und weil er eben ein neugieriger Kobold ist, wieder zu den drei Schatzsuchern. Die hatten inzwischen eine alte Messingtürklinke, mehrere rostige Nägel, ein kleines Emailleschild mit der Aufschrift Privateingang und einen alten Schlüssel gefunden. Und darüber war die Stunde, die der Fritz das Messer behalten durfte, vergangen. Die Stunde ist um, ich krieg jetzt das Messer. Was? Ich hab's ja noch gar nicht benutzt. Der Heini hat recht. Abgemacht ist abgemacht. Jetzt kriegt der Heini das Messer. Ich sag ja nichts mehr. Du kriegst es schon. Ich hab das Messer gar nicht mehr. Red keinen Unsinn. Greif doch selber in meine Tasche. Es ist nicht mehr drin. Tatsächlich. Vielleicht hast du es irgendwo versteckt, damit du es nicht mehr hergeben musst. Bestimmt nicht. Fritz, ich verdresch dich so, dass du... Aber es muss doch hier irgendwo liegen. Es wird mir eben aus der Tasche gefallen sein. Du wirst es schon absichtlich fallen gelassen haben. Nein, ich schwör's euch. Helft mir doch suchen. Ich will dir was sagen. Wir helfen dir suchen. Aber wenn wir das Messer nicht finden, dann ersetzt du es uns. Verstanden? Ich hab's aber doch nicht verschwinden lassen. Ich schwör's. Dann werden wir es ja auch wieder finden. Aber wenn's nicht gefunden wird, dann musst du genauso ein Messer für uns kaufen. Ihr seid ja verrückt. So viel Geld hab ich gar nicht. Ist uns egal. Dann leih es dir. Von wem denn? Ist uns auch egal. Aber ich... Wir können ja zu deiner Mutter gehen und sagen, dass du unser wertvolles Messer verschmissen hast. Und dass mein Vater verlangt, dass es ersetzt wird. Nein, das darfst du nicht. Wir müssen's doch finden. Die Verzweiflung vom Fritz war wirklich herzerweichend. Der Pumuckl ist ratlos von einem Bein aufs andere gehüpft und dann ist er losgesaust. Wenn der Meister Eder wegschaut, nehme ich das Messer weg, einfach weg. Und dann lege ich's auf den Platz, damit die Buben es finden. Ja, und wenn sie es gefunden haben und der Heini es einsteckt, dann nehme ich es gleich wieder weg und trage es zurück. Dann hat jeder das Messer gehabt. Der Meister Eder, der Fritz, der Heini und jeder hat's gesehen und jeder glaubt, dass es da ist. Ah, der Pumuckl ist schlau. Wie gut, dass ich ein Kobold bin. Lauf unsichtbar hin, lauf unsichtbar her und alles ist gar nicht so schwer. Ui, das hat sich schon wieder gereimt. Gar kein dummer Plan, nicht wahr? Und so geschah es auch. Der Meister Eder, dem die Arbeit an diesem Tag ja sowieso schon über den Kopf gewachsen war, hat den Pumuckl überhaupt nicht bemerkt, als dieser das Messer wieder wegschnappte. Er konnte es tatsächlich auch dem Buben vor die Füße legen. Da liegt dir das Messer. Wo? Da, direkt vor meinen Füßen. Bin ich froh. War aber auch höchste Zeit, dass du es plötzlich gefunden hast. Glaubst du wirklich, ich habe jetzt bloß so getan, als ob es am Boden liegt? Lustig ist es schon. Genau an der Stelle habe ich nämlich vorhin schon gesucht. Du, wenn du so redest, dann... Er streitet doch nicht schon wieder. Sind wir froh, dass es wieder da ist. Nicht wahr, du glaubst mir, Hubert? Ja, und jetzt steckt der Heini das Messer ein. Ist schon geschehen. Nach einer Stunde kriegst du es, Hubert. Wenn der Heini in dem Augenblick geahnt hätte, dass das Messer schon wieder vom Pumuckl aus seiner Hosentasche herausgefischt worden war, er wäre nicht so großmütig selbstsicher gewesen. Der Pumuckl sauste, was seine kleinen Beine hielten, zurück zum Meister Eder und legte das Messer wieder genau auf den Platz, auf dem es gelegen war. Der Schreiner hatte es überhaupt nicht vermisst. Und der Pumuckl wanderte sehr zufrieden zurück zu den Schatzsuchern. Es dauerte gar nicht lange, da griff der Heini in seine Hosentasche, um das Messer rauszuholen. Zuerst war er ganz starr, dann stotterte er. Mensch, wo ist das Messer? Das Messer ist weg. Das gibt's doch nicht. Wenn ich's dir sage, Hubert. Was ist denn los? Der Heini findet jetzt das Messer auch nicht mehr. Aber erst groß daherreden und dann selber nicht aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das verloren haben könnte. Hast du ein Loch in der Tasche? Nein. Du, Heini, für dich gilt das Gleiche wie für mich. Wenn du wirklich das Messer verloren hast, dann musst du es genauso ersetzen, wie es ich hätte tun müssen. Gleiches Recht für alle. Das muss irgendwo sein, das gibt's doch nicht. Dann fangen wir halt wieder an zu suchen. Jetzt tu nicht so, Hubert. Das hätte dir auch passieren können. Nein, mir nicht. Ich müsste aber lachen, wenn dann der Hubert das Messer kriegt und auch verliert. Jetzt redet nicht, sondern sucht. Aber ersetzen musst du es, wenn wir es nicht finden. Da gibt's keine Gnade. Ich hab genauso wenig Geld wie du. Aber wir können genauso zu deiner Mutter gehen und sagen, dass mein Vater drauf besteht, dass das Messer ersetzt wird. Lieber suche ich die ganze Nacht durch. Wie gut, dass der Pumuckl unsichtbar war, sonst hätte man sehen können, wie ihm jedes Haar einzeln zu Berg stand. Was sollte er jetzt tun? Das Gleiche nochmal? Oder die drei ihrem Streit überlassen und den Heini bezahlen lassen? Da der Pumuckl aber seinen menschenfreundlichen Tag hatte und wirklich nicht Unheil stiften wollte, rannte er nochmal los, nahm das Messer, das immer noch an derselben Stelle in der Schreinerei lag, und legte es diesmal dem Heini vor die Füße. Da liegt ja das Messer. Bin ich froh. Ich auch. Ich weiß nicht, ich habe an dem Messer schon gar keinen Spaß mehr. Da, Hubert, nimm du's, aber verlier's nicht auch noch. Ich mag heute nicht mehr suchen, ich bin schon ganz blöd. Am besten ist es, du hältst es in der Tasche fest. Verrückt werde ich sein. Wisst ihr was? Na? Wir tragen das Messer zum Fundbüro. Das bringt uns kein Glück. Du spinnst ja, das ist ja Aberglauben. Vielleicht kriegen wir einen Finderlohn. Ich gehe aufs Fundbüro und wer mit will, soll mitgehen. Jawohl, gehen wir aufs Fundbüro. Na, also, dann gehe ich auch mit. Wenn's niemand abholt, kriegen wir es ja nach einem Jahr wieder. Also dann, lasst uns gehen. Und so wanderten die drei mit dem Messer aufs Fundbüro. Eine Zeit lang ist der Pumuckl noch hinterdrein gelaufen und hat fest gehofft, dass er dem Hubert das Messer wieder entreißen könnte. Aber der hat es nach den Erfahrungen des Nachmittags eisern in seiner Faust festgehalten. Da ist der Pumuckl ganz langsam und bis zum Hals voller Missbehagen zu Meister Eder zurückgegangen. Was nun? Der kleine Kerl hat richtig aufgeatmet, als er merkte, dass der Meister Eder gerade gar nicht da war. Er hat sich gleich ins Bett gelegt und die Decke über beide Ohren gezogen. Aber es hat nicht lange gedauert, da ist der Meister Eder zurückgekommen. Der Pumuckl tat, als schliefe er fest und schnarchte, so echt er es nur fertig brachte. Ja, da schnarcht der Pumuckl am helllichten Tag. Klingt aber nicht ganz echt. Pumuckl, mach mir nichts vor. Ich höre ganz genau, dass du nur so tust. Ich tu nicht nur so. Ich schnarche echt. Ja, aber du schläfst nicht echt. Das dauert aber nicht mehr lange, dann schlafe ich echt. Sag einmal, von was bist denn du so müd? Ja, vom vielen Hin- und Herlaufen. So oft bist du auch nicht hin- und her gelaufen, oder? Oh, nein, so oft auch nicht. Also fast gar nicht. Ich schlafe jetzt bis morgen. Oder bis übermorgen. Von mir aus, wenn du schläfst, stellst du wenigstens nichts an. Nein, gar nichts. Sag einmal, hast du gar keinen Hunger? Soll ich dir nicht eine Scheibe Wurst abschneiden? Nein. Herrschaftszeiten, wo ist denn mein Messer wieder? Das ist doch den ganzen Nachmittag da auf dem Tisch gelegen. Pumuckl, hast du das Messer gesehen? Das Messer. Welches Messer? Na ja, mein Taschenmesser. Das hast du doch zurückgebracht und da hingelegt. Und auch ich es zurückgebracht habe. Ich habe es ganz bestimmt und immer wieder, also ich, und für immer, immer zurückgebracht. Da auf dem Tisch war es, jawohl. Immer war es da. Was heißt da immer, immer wieder? Ja, immer, immer, immer heißt, naja, also so oft ich hingeschaut habe. Sag, du hast es ganz bestimmt nicht. Ich? Nein, ganz, ganz bestimmt nicht. Vielleicht habe ich es in Gedanken eingesteckt, bevor ich die Zigaretten holen gegangen bin. Ja, du hast es eingesteckt, sicher, ganz bestimmt. Das kannst doch du gar nicht wissen, du warst ja gar nicht da. Doch, ich kann das schon wissen, denn als ich vorhin heimgekommen bin, da war überhaupt kein einziges Messer mehr da. Und ich habe mir gleich gedacht, dass du es eingesteckt hast. Aber ich hab's in keiner Tasche. Wart, lass mich nachdenken. Ich habe mich vorhin auf der Straße geschneuzt und dabei ist mein Bleistift rausgefallen. Wenn mir dabei das Messer auch rausgefallen ist... Ja, das ist dir dabei rausgefallen, ganz bestimmt. Sag mal, woher willst denn du das wissen? Woher ich das weiß? Ja, ist ganz einfach. Das ist ganz furchtbar einfach. Ich bin ja so schlau. Ich weiß das, weil ich der schlaueste Kobold der Welt bin. Ich bin nämlich ein paar Kindern begegnet und die haben geredet und ich habe zugehört. Und die Kinder, also die ganz kleinen Kinder, die haben gesagt, wir dürfen das Messer nicht behalten, wir bringen es aufs Fundbüro. Vielleicht kriegen wir Finderlohn. Und jetzt musst du bloß aufs Fundbüro gehen und dann hast du es wieder. Und die haben mein Messer gefunden? Ja. Warum sagst du das nicht gleich? Ja, ich habe nicht gleich dran gedacht, es gleich zu sagen. Sie hatten das Messer ja auch so in der Faust, dass ich es fast überhaupt nicht sehen konnte. Jawohl, aber es war was Silbernes. Und es war ganz bestimmt deins. Und jetzt gehen wir beide aufs Fundbüro. Und es ist sehr spannend. Komm, wir gehen ganz schnell, komm. Du, ich denke, du willst schlafen. Nein, ich will überhaupt nicht schlafen. Ich will jetzt aufs Fundbüro. Naja, es ist ja nicht weit. Ich habe zwar keine Zeit, aber das möchte ich schon wissen. Also gehen wir. Bringen wir aber nichts durcheinander in dem Fundbüro, verstanden? Nein, ich bringe doch nichts durcheinander. Ich bringe alles zusammen. Ich bin nämlich ein Zusammenbringe-Koboldhold. Ich bin, also jetzt bin ich aber froh. Jetzt bin ich direkt zum Gedichtemachen froh. Ja, mach das aber, während wir gehen. Ja, also ob's dann so gut wird, das weiß ich nicht, aber ich probier's mal. Wenn Messer aus den Taschen fallen, gehören sie einem und nicht allen. Man kann ein Messer doch nicht teilen, drum musst zum Fundbüro du eilen. Naja, es gibt auch bessere Gedichte, aber zum Spazierengehen ist es eigentlich ganz gut. Tja, und so ist der Meister Eder wirklich auch wieder zu seinem Messer gekommen. Es war noch ein bisschen schwierig, weil die Kinder als Fundort den Bauplatz angegeben haben und der Meister Eder behauptete, er hätte es auf der Straße verloren. Aber dann hat man doch seinem ehrlichen Gesicht getraut. Und der Pumuckl war so froh wie schon lange nicht mehr. Und auch so müde wie schon lange nicht mehr. Er ist nämlich von der Schreinerei zum Bauplatz mindestens einmal, zweimal, dreimal, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, wie oft, hin und her gelaufen. Vielleicht habt ihr Zeit, das auszurechnen. Und dann werdet ihr nachfühlen können, wie müd der kleine Pumuckl an diesem Abend gewesen sein muss.